Die nördliche, die südliche und die Auslandsdirektion der Gesamtnationalen Allianz für die Vereinigung veröffentlichten am 20. November eine gemeinsame Erklärung. Darin hieß es: In der brodelnden Zeit, wo die gesamte koreanische Nation im In- und Ausland einen großen feierlichen Marsch für die Einleitung eines neuen Zeitalters der selbstständigen Wiedervereinigung und des Gedeihens der Nation tatkräftig beschleunigt, begeht die gesamte Nationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes ihren 26. Gründungstag. Durch die Gründung der Allianz wurde eine Grundlage für den großen Zusammenschluss der Nation geschaffen, mit der man die patriotischen Kräfte im In- und Ausland zu einem Ganzen zusammenscharen und die Bewegung für die Wiedervereinigung des Vaterlandes zu einer organisierten und pannationalen Bewegung weiter verstärken und entwickeln kann. Der Drang der Nation, die unantastbare Würde der Nation zu verteidigen und ein neues Zeitalter der Versöhnung, des Zusammenschlusses, des Friedens und der Wiedervereinigung einzuleiten und die Liebe zu Heimat und Nation werden noch glühender. Die gesamte Nationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes und die gemeinsamen Nord-Süd-Erklärungen für lebenswichtig bei der Bewegung für die Wiedervereinigung halten und die unbesonnenen Kriegs- und Konfrontationsmachenschaften der Anti-Vereinigungskräfte im In- und Ausland entschieden vereiteln. Die gesamte Nationale Allianz für die Vereinigung des Vaterlandes wird das gesamte nationale große Einheitstreffen auf alle Fälle zustande bringen und für die Einleitung eines neuen Wendepunktes zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und Frieden und selbstständiger Wiedervereinigung an der Spitze stehen. Aktuell wird die südliche Direktion angesichts der Lage, wo bereits im Norden und im Ausland die Vorbereitungskomitees für das gesamte nationale große Einheitstreffen gegründet wurden, in Südkorea aktive Tätigkeiten für die schnelle Bildung ihres Vorbereitungskomitees entfalten, das alle Kreise und Schichte umfasst. In der Erklärung rief man alle Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten im In- und Ausland, die nach Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und Wiedervereinigung des Vaterlandes streben, dazu auf, sich für das Zustandekommen des gesamten nationalen großen Einheitstreffens, das ein neues, grandioses Zeitalter in der Geschichte der Nation eröffnen wird, wie ein Mann zu erheben.